Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sprudelkampfspiel. Heute mit Birdie Music.

Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Birdie Music. We'll be right back. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Ship, fraud, breathless, buddy, diamond, bones, wanna be it, wanna feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Fraud, breathless, buddy. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Birdie Music. We'll be right back. Sputnik Heimspiel.